to see Turing from time to time. And I have a strong mental image of him. Over. Voice over. Ich traf Turing ab und zu und sehe ihn deutlich vor mir. Schüchtern und zurückhaltend, in braunem Sportsakko mit grauer, verbeulter Hose. Er war zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann Europas, mächtiger sogar noch als Churchill. Dies ist Ihr Bletchley Park Audio Guide. Drücken Sie rot, um Codebreaker Captain Jerry Roberts, Träger des britischen Verdienstordens MBE, noch einmal zu hören. Oder blau, für Dr. Andrew Hodges, britischer Mathematiker und Biograf von Alan Turing. Funny thing about what Turing did was, he had the idea of computer programs before there were any computers. And then he invented the computer as a way to make sense of the computer programs. I know that sounds a bit crazy, but that's essentially what he did. Das Witzige bei Alan Turing war, er hatte die Vorstellung von einem Computerprogramm, bevor es überhaupt Computer gab. Und dann erfand er den Computer, damit die Computerprogramme sinnvoll eingesetzt werden konnten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das ist im Wesentlichen, was er gemacht hat. Drücken Sie grün für den britischen Autor Alan Garner und den deutschen Dichter Hans Magnus Enzensberger. It must have been about 1950, and when I was out training, for me to see somebody else running was a very strange experience. Voice over. And so. Das war um 1950 beim Lauftraining. Da kam ich ins Gespräch mit einem merkwürdigen Mann, der ganz anders in Form war als ich. Quite a different shape from me. Fest steht, dass er nie eine Zeitung gelesen hat. And he had a very extraordinary voice. Dass er sich seine Handschuhe selber strickte. It was an aristocratic English voice, high pitched. Dass er fortwährend Koffer, Bücher, Mäntel verlor. It was strange to see him running because he didn't run. He was hammering the road. Und dabei, so fiel mir bald auf, dachte er nach. Er lief, um währenddessen nachzudenken. Hätte ich das damals alles aufzeichnen können, wäre ich heute ein sehr reicher Mann. Dass er, sofern er bei Tisch sein hartnäckiges Schweigen brach, in ein schrilles Gestotter verfiel oder krähend lachte. Guten Morgen, Emily. Und Karl, Mike, Catherine, Sally, George, meine kleinen Nanobots. Ist das nicht ein toller Tag, meine kostbaren Helferlein? Wie läuft's denn so bei euch in der Petrischale, hm? Ansage, Turing, Bytes, Botschaften aus einer unsichtbaren Welt. Von Mika Bertram. Ihr Name, Sir? Turing. Alan Matheson Turing. Und Sie sind von Beruf? Ich bin Mathematiker. Ich arbeite als Wissenschaftler in Manchester und baue dort an einem elektronischen Gehirn. Oh. Ich lese hier, Sie haben für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Ja. Im Zweiten Weltkrieg in Bletchley Park. Ich habe herausgefunden, wie wir mit einem mechanischen Verfahren den Code der Enigma... Oh, bitte ersparen Sie mir zu viele Details, Mr. Turing. Hier steht, Sie haben einen OBE erhalten, den Orden des britischen Empires. Ja, für meine Arbeit im Krieg. Tja, ich finde das auch alles sehr bedauerlich, Mr. Turing. Sir, aber ich muss Sie leider verhaften. Drücken Sie gelb um diese Szene. Let me speak to the humans. Humans here. Because at the moment I'm communicating with you, but who or what are you? I don't know. Are you human? Are you machine? I don't know. Possibly you're human. And how do I trust what I'm hearing? How do I believe what there is? Im Moment unterhalte ich mich mit Ihnen. Aber wer oder was sind Sie? Vielleicht ein Mensch, okay. Aber wie kann ich meinen Ohren noch trauen? Herausfinden, was da ist. Sorry, Madam. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Zitat von Professor Warwick stammt aus einem anderen Audioguide. Welche Station hatten Sie gewählt? Ich glaube, es war Station 1, die Turing-Maschine. Ich überprüfe sofort die Software. Sie haben hier in Bletchley wirklich eine großartige Sammlung. Sagen Sie, war das eben wirklich die Originalstimme von Alan Turing? Nein, leider nicht. Es gibt keine einzige Originalaufnahme von seiner Stimme. Es soll noch eine Radioaufnahme von ihm geben aus dem Jahr 1953. Aber die BBC konnte die bisher nicht im Archiv finden. Deshalb lassen wir Turing akustisch von Schauspielern und Maschinen verkörpern. Ziemlich passend für jemanden wie Turing. Sie kennen seine Arbeit? Ich fange gerade an, mich intensiver mit ihm zu beschäftigen. Dann machen Sie beruflich nicht viel mit Computern. Doch, ich bin Bioinformatikerin. Das heißt, Sie züchten im Labor künstliche Lebewesen und Organismen, die uns eines Tages versklaven und die Weltherrschaft übernehmen werden. Ja, so ungefähr. Übrigens, hi, ich bin Sarah. Steven, nice to meet you. Also, was für Organismen? Ich betreue und untersuche eine Population von Nanobots. Meine Nanobabys, eine Zivilisation in der Petrischale für die Krebsforschung. Die kleinen Helfer sollen eines Tages lernen, völlig autonom zu agieren und zum Beispiel Krebszellen zu killen. Wie winzige Mikrocomputer, die zu Tausenden im eigenen Körper herumflitzen. Das birgt natürlich gewisse Risiken. Das sagte ich doch. Weltherrschaft. Und warum genau interessiert sich jetzt eine Bioinformatikerin für die Turing-Maschine? Dieses Modell bildet die Grundlage für sämtliche Arten von Computern oder mechanisch berechenbaren Verfahren. Bevor wir wirklich über autonome Systeme und künstliche Intelligenz sprechen, beschäftigen wir uns mit den theoretisch-mathematischen Grundlagen. Wie rechnet eine Maschine und vor allem, wie geht sie mit Widersprüchen um? Tja, also, ich bin da eher der Pragmatiker. So, jetzt sollte alles wieder laufen. Station 1? Ja, gerne. Vergiss nicht den Kopfhörer. Danke. Draußen kommt gleich eine Schulklasse vorbei. Es kann laut werden. Station 1. Ein Computer ist eine Maschine, die vorgibt, eine andere Maschine zu sein. Durch ein mechanisches Verfahren. He was hammering the road. Eine universelle Turing-Maschine ist eine Maschine, die jede andere Maschine simulieren kann. Lese 1. Lösche. Gehe nach rechts. Schreibe 1. Wechsel. Lese 1. Durch ein mechanisches Verfahren. Drücken Sie blau für Rainer Glaschig, Informatiker am HNF, dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Ja, die mathematische Welt war eigentlich um 1900 noch sehr in Ordnung. Gerade im Jahr 1900 hat Hilbert in Paris vorgetragen, eine Anzahl von ungelösten mathematischen Problemen und gleichzeitig dabei gesagt, meine Voraussetzung ist, wir können alle mathematischen Probleme lösen, wir müssen nur lange genug drüber nachdenken. Und dann kamen also die ersten Mathematiker, die dann feststellten, so funktioniert es nicht. Ein Gedankenspiel. Turings Beitrag war halt die Turing-Maschine. Turing lief jeden Nachmittag weite Strecken. Dabei fiel ihm im Frühsommer 1935 die Antwort zu Hilberts dritter Frage ein. Durch ein mechanisches Verfahren, hatte Professor Newman gesagt. Und Alan Turing träumte von Maschinen. Nehmen wir an, wir könnten eine Maschine konstruieren, die alle berechenbaren Probleme lösen kann. Lese 1. 1. 0. 1. Gehe nach rechts. Eine Maschine, die nur als Idee existiert. Stellen wir uns die vom Rechner ausgeführten Operationen in einfache Schritte zerlegt vor. Grün, HNF-Geschäftsführer und Turing-Experte Dr. Jochen Viehoff. Computer waren zu dieser Zeit Menschen, die Computer-Girls. Die Menschen saßen vor der Maschine. Menschen. Wir dürfen annehmen, dass dieses Papier in Quadrate aufgeteilt ist, so wie das Rechenheft eines Schulkindes. Turings imaginäre Maschine sieht aus wie ein Kassettenrekorder mit einem als unendlich gedachten Band unterteilt in Quadrate, Felder. Enthält das Feld eine Null, gehe weiter nach links und schreibe 1. Das war eben die Idee der universellen Turing-Maschine. Dann schreibe ich auf dieses Speicherband auch das Programm, die Beschreibung der Maschine, die die universelle Turing-Maschine simulieren soll. In der Turing-Welt war Programm und Daten gleichberechtigt. Und nachdem er die Turing-Maschine entworfen hatte, fiel ihm auch auf, dass er damit auch Hilberts Entscheidungsproblem beantworten konnte, lösen konnte, in dem Sinne, dass er sagte, es ist nicht entscheidbar, was für einen Mathematiker schon eine gute Aussage ist. Mit seiner Forderung nach einem Nachweis für die Widerspruchsfreiheit der Mathematik hatte Hilbert eine Büchse der Pandora geöffnet. Turing musste damit rechnen, dass jeder weitere Schritt zu weiteren verwickelten technischen Einzelheiten führen würde. Doch das Fehlen jedes einfachen Zusammenhangs zwischen mathematischen Symbolen und der Welt wirklicher Gegenstände faszinierte Turing. Alice im Wunderland, im Looking Glass Garden. Denn natürlich ist der Körper eine Maschine. Dann begann der Zweite Weltkrieg und Turing kam nach Bletchley Park, um dort ein Entscheidungsproblem von weltweiter Bedeutung zu lösen. Vermisst du deinen Drachen? Sorry, da war wieder ein Fehler, oder? Alice im Wunderland. Ja, Alice und Apple, das könnte passen. Was hat denn Alice im Wunderland mit Apple zu... Es gibt kein System ohne Widersprüche, nicht einmal in der Mathematik. Gödel hat recht. Als Außenstehende können wir niemals stichhaltige Aussagen über ein System treffen. Oh hey, gleich beginnt die Parade. Wieso bist du eigentlich heute hier? Heute ist doch Tag der Veterans Reunion, das Veteranentreffen von Bletchley Park. Meine Grandma war auch eine Veteranin. Sie wäre heute gerne hier gewesen, aber sie ist letzten Monat gestorben an Krebs, Bauchspeicheldrüse. Oh. Das tut mir sehr leid. Wir hatten die Diagnose schon länger, mussten jederzeit damit rechnen. Naja, deshalb verstehe ich noch weniger, dass sie uns so lange nichts davon erzählt hat, was sie damals im Krieg hier gemacht hat. Ich habe überhaupt erst kurz vor ihrem Tod davon erfahren, als ein besonderer Brief bei ihr ankam. Ich war zufällig an dem Tag zu Besuch. Granny, hier ist ein Brief für dich. Mit Krone auf dem Stempel. Von Her Majesty the Queen. Hörst du, Granny? Die Queen schickt dir einen Brief. Ach, wirklich, Darling? Ja, komm bitte her und lies ihn mir vor. Du weißt, meine Augen sind nicht mehr so... Das ist eine Einladung in den Buckingham Palace. Sie wurden ausgewählt, ist Ihrer Majestät eine große Ehre, dieses Jahr Ehrentitel feierliche Zeremonie. Sie wollen dir einen Orden verleihen. Die British Empire Medaille. Tatsächlich. Granny, versteh mich bitte nicht falsch, aber... Ja, du hast ja recht, Darling. Ich hätte es euch längst erzählen sollen. Weißt du... Ich habe mich früher auch sehr für Mathematik interessiert. Ich habe immer gerne so Knobelaufgaben gelöst. Und eines Tages war ein Wettbewerb in der Times und ich habe mitgemacht. Und dann bekam ich eine Nachricht und eine Uniform. Und Dog, King, Robert, King, Orange, Mother, Love, Uncle, Charlie, Beer, Dog, Beer, Queen, Apple, X-Ray. Oh. Helen, ich hatte heute wieder was von meinem deutschen Loser-Offiziersschätzchen. Die verabschieden sich ja alle brav von ihrem Führer. Das hat mir die Betty aus Baracke 8 verraten. Und es gibt wohl einen Offizier, der nicht richtig morsen kann und am Ende immer den gleichen Fehler macht. Statt Heil Hitler sendet er Hier Hilte. Wir verraten sie aber nicht, oder? Goodness no. Wir dürfen das eigentlich ja nicht einmal wissen. Ich war eine Funkerin an den sogenannten Weihstationen, den Abhörstationen für den deutschen Militärfunk. Wir haben den Funkverkehr der deutschen Luftwaffe abgefangen und mitgeschrieben. Der war natürlich kodiert. Also wurden alle unsere Notizen an einen besonders geheimen Ort gebracht, zu den Codeknackern, Männern wie Alan Turing. Die haben versucht, unsere Mitschriften zu dekodieren. In Bletchley Park, bei der Government Code and Cipher School. Einem Vorläufer des heutigen britischen... Du warst beim britischen Geheimdienst, Granny? Ja, so ist es, Darling. Aber warum hast du uns nie davon erzählt? Ich durfte nichts sagen, 30 Jahre lang. Top Secret. Das musste ich unterschreiben. Niemand durfte von unserer Arbeit erfahren. Sie war kriegsentscheidend, wie es damals hieß. Aber diese 30 Jahre sind doch schon ewig vorbei. Wieso hast du denn danach nichts gesagt? Ach, das spielte doch keine Rolle mehr. Ist doch alles schon so lange her. Wen interessiert das heute noch? Es kam mir unwichtig vor. Was genau hast du damals gemacht, Grandma? Ich habe dir alles gesagt, was ich noch weiß. An die vielen Details kann ich mich kaum erinnern. Und dann? Na, dann habe ich angefangen, mich selbst mit der Geschichte vom Bletchley Park zu beschäftigen. Station 2. Eine Maschine, die Enigma simulieren und Codes knacken konnte. Bletchley Park. Ein Landsitz 70 Meilen nördlich von London. Auch bekannt als Station X oder Captain Ridleys Shooting Party. Captain Ridleys Jagdgesellschaft. Blau für Frank Carter, Kryptographie, Historiker. In 1940, we were nearly beaten, as you know. I mean, the German troops were on the shores of France, that were looking across the Straits of Dover. Over, voice over. 1940 wären wir beinahe besiegt worden. Die Deutschen waren schon an der französischen Küste und die einzige Chance, an Geheimdienstinformationen zu gelangen, bestand im Abhören ihrer Signale. Deshalb betrieben wir einen enormen Aufwand, um diese Signale zu knacken. Turing hat das übernommen, weil sich kein anderer rantraute. Die Erfolgsaussichten waren gering, aber Turing widmete sich diesem Problem. Er sagte, es ist das interessanteste Problem überhaupt und eins, das ich ganz für mich allein haben kann. Durch ein mechanisches Verfahren. So it was an electrical machine. Rot für John Jackson, Veteran, Autor und ehrenamtlicher Tourguide. Durch ein mechanisches Verfahren. When you depress a letter on the keyboard of an Enigma machine, what it does is it sends an electrical current through the plugboard and changes the letters. Voice over. Each time it will turn. Drücke ich einen Buchstaben auf der Enigma-Tastatur, fließt der elektrische Strom durch das Steckerbrett und ändert den Buchstaben. Dreht sich die Walze zur Rechten weiter. Hier sehen Sie eine Grundeinstellung, A, B, C. Drücke ich auf das L, leuchtet der kodierte Buchstabe F auf. Und die Walze rechts bewegt sich zum D. Jetzt sind die Kabel anders. Drücke ich jetzt auf das L, erscheint ein anderer Buchstabe und so weiter. Jetzt ein R, ein M. Ein R, ein M. Now it's M. So it was an electrical machine. The German word for secret, geheim. So it was an electrical machine. The German operator there has got the letter J. So it was an electrical machine. He has got no idea what that letter J represents. So it was an electrical machine. Einzelwalzer, the entry wheel. So it was an electrical machine. A would never be enciphered as A. Ein A wurde niemals verschlüsselt als A. The chances of finding the settings was 158 million million million to one. Die Chancen, die richtige Grundeinstellung zu finden, lagen bei 158 Millionen Millionen Millionen zu eins. The real weakness was not the machine, it was the people who were using it. Die wirklichen Schwachstellen waren nicht die Maschinen, sondern die Menschen, die sie bedienten. The German mistake was to allow their operators, or perhaps not their operators, but the officers whoever concocted the messages to be sent, to use stereotype phrases. Der Fehler der Deutschen lag darin, dass ihre Offiziere stereotype Phrasen benutzen durften. Rot für Ruth Bourne, Veteranin und ehrenamtlicher Guide. It would often begin Wetter vorhersage, weather forecast, and they would say that's at the beginning of the message. So am Anfang stand oft Wettervorhersage und die Codebreaker suchten nach Verbindungen zwischen diesen deutschen Buchstaben und den Buchstaben ihres Codes, die sie aneinander entlang schoben wie zwei Lineale. Fanden sie eine Position, an der nirgendwo zwei Buchstaben identisch untereinander standen, nahmen sie dies als ersten Hinweis. Hinweis und entwarfen eine Art Menü, um herauszufinden, wie die Buchstaben auf dem Steckerbrett verschaltet waren. Because the steckerboard was the most difficult thing, because that gave you your 158 million million million possibilities. Now the bomb, the machine that Turing devised, carried out a search for the Enigma keys on the basis of cribs. No cribs, die Bombe, the bomb doesn't work. Die Maschine, die Turing entwickelt hat, suchte mechanisch nach den für diesen Tag richtigen Grundeinstellungen der Enigma. Die Turing-Bomben trugen Namen wie Victory, Panic, Chaos. Grandma erzählte später noch, sie hätten damals gelernt, Codewörter und Phrasen für alles zu benutzen, auch im Privatleben. Niemand durfte etwas über ihre Arbeit erfahren. Nicht einmal die eigene Familie. Sonst wäre alles aufgeflogen. Bletchley, die Bomben, die die Codes der Enigma knacken konnten, die Radarstationen an der britischen Küste. All das musste geheim bleiben. Das muss oft ganz schön schwer gewesen sein. Gelb, die Veteranen Ruth Bourne, Eileen Younghusband, MBE, und Captain Jerry Roberts, MBE. I was 18, signed the Official Secrets Act, and then we were told we were breaking German codes. And that's all I ever knew. I never heard the word Enigma. Das Wort Enigma hatte ich noch nie gehört. Die Regel war, du hast unterschrieben und wenn du was ausplauderst, kommst du ins Gefängnis. Unnette Mädchen gingen nicht ins Gefängnis. Wenn ich über seine Arbeit im Krieg reden wollte, sagte... There was a little phrase. They would say, oh, my work is hush-hush. My mother was a bit upset. She said, you can tell me, you know, I'm your mother. And no way, I can't tell you anything. Meine Mutter hat sich darüber geärgert. Sie sagte, mir kannst du doch alles sagen, ich bin deine Mutter. Nein, ich kann dir gar nichts sagen. My son never knew. In fact, my husband was also in the Air Force. And 5 weeks after we were married, I was sent overseas to 2nd Tactical Air Force to track the launch sites of the V2 bombers, or the V2 bombs. Mein Sohn wusste es nicht. Mein Mann war sogar selbst bei der Luftwaffe. 5 Wochen nach unserer Hochzeit sollte ich den Funkverkehr eines Kampfflugzeugs abhören, um die Spuren der V2-Bomben zu verfolgen, zurück zu deren Abschussbasis. With the V2, we had only 6 minutes to extrapolate the curve and find the launch site so that information could get in time to the Mosquito bombers, who would then bomb and destroy the launches before they moved off back to their bases. Bei der V2 hatten wir nur 6 Minuten Zeit, um den Bogen zu extrapolieren und die Abschussstelle zu finden, damit unsere Moskitobomber diese Raketenbasen rechtzeitig zerstören konnten. Abhördokument, Funk, Verkehr, D-Day, 6.6.1944. West Europe. Compiled from document dated 6-6, seen by source. SDC Normandy on 6th. A. 10 a.m. hours. Situation at Asnals. Further disembarkations between about 1 kilometer and 10 kilometers to eastward. Turing broke naval enigma. Turing knackte den Code der Marine-Enigmas im Juli, August 1941. Wäre ihm das nicht gelungen, wäre die Bevölkerung in Großbritannien verhungert. Erst dank der Arbeit von Alan Turing, die auf den Vorarbeiten polnischer Mathematiker basierte, und dank der 10.000 Mitarbeiter in Bletchley Park, konnte England den Funkverkehr der Deutschen mithören. Sogar Hitlers persönliche Nachrichten. Nur deshalb waren die Briten den Deutschen immer einen Schritt voraus und konnten Hitlers Armee am D-Day aufhalten und eine Invasion der Nazis in England verhindern. Wäre Turing nicht gewesen, säßen wir nicht hier. Ich persönlich werde ihm immer dafür dankbar sein, dass ich meine Kinder nicht in einer Nazi-Diktatur großziehen musste. Tanks and infantry. Strong indications operating against Asnals. Aero Manches under fire. Lance still under fire. B. 10:30. We discovered that we'd both been traumatized by the same event. That was Snow White and the Seven Dwarfs, the Disney version. Wir hatten herausgefunden, dass wir beide das gleiche Trauma teilten, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Der Disney-Film, das Licht ging aus und die Königin verwandelte sich in eine Hexe und ich schrie und schrie und schrie. And then, when the queen turned into the witch, I screamed and I screamed and I screamed. Da war schon wieder was. Das mit Schneewittchen. Als ich den Nachlass meiner Großmutter durchsuchte, entdeckte ich noch ein Geheimnis um Alan Turing. Sie hatte ein paar der Funksprüche von damals heimlich kopiert und in einer Metallbox aufbewahrt. Diese Sprüche waren bereits dekodiert, also im Klartext zu lesen. Einer sprach von einem Silberschatz, unterzeichnet mit AMT. Für Alan Matheson Turing. Dieser Schatz, Standort sei sehr wertvoll und diese Nachricht nur für sie persönlich. Sie enthielt noch weitere Zeichen am Ende der Nachricht. Die sahen aus wie Koordinaten, aber verschlüsselt. Je 5 Buchstaben en bloc. Wie beim Code der Enigma. Genau. Aber dieser Code, so stand dort, ließe sich nur knacken, wenn man vorher ein Rätsel gelöst hätte. Mit der Lösung des Rätsels sollte man die richtige Buchstabenfolge für die Grundeinstellungen der Dechiffrierung finden. Die Rätselaufgaben waren auch alle dabei, als weitere Funksprüche. Aber bis heute habe ich diese Rätsel nicht lösen können, weil ich nicht verstanden hatte, wie eine Enigma funktioniert. Aber jetzt verstehe ich, was mit den Grundeinstellungen gemeint ist. Und ich brauche nur die ersten 5 Buchstaben. Zeigst du mir mal die Aufgaben? Ein erstes Buchstabenpaar habe ich vielleicht schon. Waagerecht, ein zu neugieriges Mädchen. Das ist Alice, Alice im Wunderland. Und senkrecht, das A von Alice, ist im Royal Air Force Code gleich Apple und das W von Wunderland gleich William, also Alice und Wunderland gleich Apple und William. Kleine Zwischenfrage. Wenn das ein Enigma-Code ist, musst du den ja auch entschlüsseln. Und wir haben hier leider kein Enigma. Aber ich hätte da eine Idee. Bin ich schon selbst drauf gekommen. Enigma-Apps für Smartphones, die eine Enigma simulieren können. Schon besorgt. Okay, du bist gut vorbereitet. Respekt. Und jetzt fehlen dir nur noch 3 Buchstaben? Ein Codename für die V2. Erster Buchstabe? Big Ben. Hey, nicht schlecht. Ein anderer Name für Bletchley Park? Station X. X wie 10. Name einer der Turing-Bomben. 5 Buchstaben. Chaos. Passt nicht. Panic. Schon eher. Dann hätten wir A, W, B, X, P. Wenn ich das in die Enigma-App eingebe, dann erhalte ich den Code für die Grundeinstellungen der Enigma-Simulation und damit Koordinaten in der Nähe von Shenley. Das ist hier in der Nähe. Dann ist also an der ganzen Story wirklich was dran? Steven, dank dir für alles. Ich muss los. Hey, gib mir noch deine Adresse, dann schicke ich dir eine DVD mit allen Audioguide-Aufnahmen, okay? Ja, okay, mail ich dir. Vielen Dank. (16848943.2.37) Hier muss es sein. Brav, Leica. Das hast du gut gemacht. Was ist das denn? Postkarten? Postkarten. Hyperballons of wondrous life. Rolling for aid. Through space and time. Horrible those waves, which somehow might play out God's holy pantomime. Meine lieben Nano-Babys in eurer hübschen Petrischalenwelt. Mike, Emily, gut geschlafen? Sagt Hallo zu Onkel Steven. Ich hab dir die DVD gleich mitgebracht. Oh ja, danke. Ihr bewegt euch heute aber langsam, meine Schätzchen. Ist euch zu kalt? Habt ihr noch etwas mehr Material dazu gepackt? Ein paar Alan Turing Bonus-Tracks sozusagen. Für den echten Fan. Alan Turing bei einem Besuch in London 1951 im Londoner Science Museum. Eines der Exponate war die kybernetische Schildkröte von William Gray Walter, die Turing und seinen Freund Robin Gandy vor allem mit ihrem Feedback-Tanz vor einem Spiegel bezauberte. Dort trafen sie auch auf eine elektronische Spezialmaschine namens Nimrod, die mit den Leuten aus dem Publikum spielte. Als die Entwickler der Maschine Turing erkannten, luden sie ihn zu einem Spiel ein, das er sofort annahm. Und da er sämtliche Regeln kannte, auch gewann. Die Maschine schrieb: Maschine verliert, und verfiel in eine merkwürdige Trotzreaktion. Sie weigerte sich aufzuhören und blinkte immerzu. Maschine gewinnt. Maschine gewinnt. Und Turing soll dieses menschliche Verhalten sehr entzückt haben. Dazu hatte ich doch eine Postkarte. Um den Test zu bestehen, spielen Sie das Imitationsspiel gegen eine Maschine. Früher dachte ich, Turing stünde auf Seiten der Maschinen. Dieses Bild war wohl falsch. Und ihr, meine kleinen nanitischen Freunde, wollt ihr auch gewinnen? Welches Spiel denn? The Imitation Game, das Imitationsspiel. Seid ihr schon Mensch oder noch Maschine? Hey, warum bewegt ihr euch nicht mehr? Braucht ihr mehr Licht, mehr Wasser, mehr Code? Steven, ich fahre nach London. Mein Entschluss steht fest. Deine Naniten werden dich vermissen. Also langsam bereue ich es schon fast, dir so viel Material zu Turing gegeben zu haben. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Ich fahre nach London zum Lobner-Wettbewerb. Die Live-Inszenierung eines Turing-Tests. Ich will sehen, wie sich die Human Contestants schlagen. Die Vertreter der Menschheit. Turing hat die Frage gestellt, was es heißt, menschlich zu sein. Ein Mensch zu sein. Und keine Maschine. Steven, es geht mir nicht um den Silberschatz. Mir geht es um den Schatz seiner Gedanken. Um die Postkarten und das vergrabene Wissen, die verlorenen Turing-Bytes. Und wenn eine Maschine nun den Test gewinnt? Wenn dort ein Mensch zum ersten Mal für eine Maschine gehalten werden sollte? Dann ist es so und wir machen da weiter. Habt ihr überhaupt einen eigenen Willen? Werdet ihr ihn je haben? Und was dann? Eines Tages werden Damen ihre Computer zum Spazierengehen in den Park mitnehmen und einander erzählen: Mein kleiner Computer sagte heute Morgen etwas so Lustiges. Station 3. Ein Computer, der vorgibt, ein Mensch zu sein. Hellblau für Professor Kevin Warwick, KI-Forscher und Turing-Experte. There must have been a lot of people thought he was absolutely crazy. I mean, how in 1950 he could conceive of computers being intelligent, computers thinking, computers fooling you into this, so you don't know whether they're human or machine. Absolutely incredible. I mean, way, way ahead, 50, 60 years ahead of his time. Unglaublich. Und seiner Zeit weit voraus. Mindestens 50, 60 Jahre. Ersetzen wir A durch eine Maschine und einen Menschen auf die Position von B. Because at the moment I'm communicating with you, but who or what are you? Possibly you're human. Um den Test zu bestehen, muss A so tun, als wäre er B. I think what Turing was pointed at not only questioned the intellectual capabilities of the machine, and those questions are still pertinent today. Over, voice over. But also questioned Turing kam es nicht so sehr darauf an, die geistigen Fähigkeiten von Maschinen zu testen, sondern auch die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen. Was es überhaupt für den Menschen heißt, intelligent zu sein, das war für mich das Geniale an ihm. For me, he was a genius. Ein Computer, der vorgibt, ein Mensch zu sein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Und wie heißt du? Glaubst du, ich bin ein Bot oder ein Mensch? Ich überlege noch. Glaubst du, du bist ein Mensch? Freut mich, dass du das denkst. Beim Lobner-Wettbewerb geht es vor allem darum, herauszufinden, welche Maschine am besten kommunizieren kann. Aha. Sorry, nicht verstanden. Wie ist dein Drache gestorben? Meinem Drachen geht es gut. Wie geht es deinem? Zum Turing-Test sagte Turing, er dauert 5 Minuten und der Mensch vergleicht eine Maschine mit einem Menschen und die Maschine versucht, so menschlich wie möglich zu wirken. Als Professor Wie gefällt es dir, den ganzen Tag nicht an die frische Luft zu kommen? Ja, das ist blöd, aber in der Freizeit bin ich viel im Garten. Let me speak to the humans. Okay, the humans, yes. Humans here, humans here. Ein Interview mit Brian Christian hat 2009 am Lobner-Wettbewerb teilgenommen und dort den Preis als Most Human Human, als menschlichster Mensch gewonnen. Wieso hat er damals überhaupt teilgenommen? What really caught my attention was that in the year 2008, the top computer program fooled 3 out of a panel of 12 judges. Voice over. So I had this feeling of 2008 war es dem besten Computerprogramm tatsächlich gelungen, 3 Juroren zu täuschen. Es sah aus, als wäre die menschliche Spezies nur knapp entkommen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste da eingreifen, sozusagen im Namen der Menschheit. Für mich geht es im Turing-Test um die Frage, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Vermisst du deinen Drachen? Meinem Drachen geht es gut, aber danke der Nachfrage. As the competition gets underway, the message starts to appear on my screen of the judge talking and says, "Hey." Der Wettbewerb startet und ich sehe eine Nachricht auf meinem Bildschirm von einem Juror. Er fragt, na, wie geht's? Und der Turing-Test läuft und ich dachte mir, okay, es geht mir gut. Aber das könnte ein Computer ja auch sagen. Also, wie durchbreche ich das Ritual und bringe uns dazu, etwas mehr zu improvisieren? Denkst du immer noch über die Frage nach? I ultimately see that the questions of the Turing test as these practical questions of how do we connect with other people. Für mich haben diese Fragen beim Turing test vor allem praktische Bedeutung. Wie kriege ich das hin, ein gutes Gespräch zu führen, wenn ich mich mit einem Freund zum Kaffee treffe und wissen will, was er so macht? Sit down to coffee with an old friend and want to sort of catch up. The winner of the contest is P1 Wieder nur ein Trostpreis für die menschenähnlichste Maschine. Kein Programm konnte auch nur die von Turing geforderten 30% der Juroren überzeugen. Der Turing-Test wurde also wieder nicht bestanden. Dieses Mal. Nehmen wir an, dass diese Beschreibung falsch ist. Drücken Sie. Some of the things that he said, the human brain is not wired randomly, which of course it's not. How can anybody think the human brain, the wiring is random? Turing sagte, das menschliche Gehirn ist nicht zufällig so verdrahtet, wie es ist. Natürlich nicht. Wie kann so etwas überhaupt irgendjemand annehmen? Are you crazy? How can you possibly think that? Drücken Sie. Yeah, the person who really brought him out of isolation and made him someone who was actually communicating and thinking of discussion and a collaborative life in science was this other boy called Christopher Morcom. And what made the derjenige, der ihn aus seiner Isolation holte und ihn dazu brachte zu kommunizieren, das war Christopher Morcom. Als er 1930 plötzlich starb, war das sehr traumatisch für Alan Turing. Er war gerade erst 18. Must have been absolutely very, very traumatic for Alan Turing. He was only 18. Ich bin nicht verrückt. Ich glaube nicht, dass das persönliche Bewusstsein auf eine Maschine übertragen werden kann, vielleicht in ein paar Jahren. Im Moment frage ich mich nur, ließe sich so etwas wie das menschliche Bewusstsein in einem anorganischen Gefäß halten? In etwas Bleibendem? Damit es lernen und Weisheit erlangen könnte, etwas, das niemals sterben würde? Warum lügen Sie? I sing the body electric. Komisch. Diese Fehlschaltungen des Audioguides erscheinen offenbar auch auf der DVD. Und was fehlt euch denn nur, meine kleinen Naniten? Was habt ihr denn? Ihr bewegt euch ja fast gar nicht mehr. Da muss irgendetwas in eurer Nährflüssigkeit sein, das euch nicht gut tut. Aber was ist das nur? Ein Gift? Ein falsch programmierter Bot? Wie schaffe ich es nur, euch wieder neues Leben einzuhauchen? Ich werde euch isolieren müssen. Station 4. Systeme, die sich selbst erhalten und betrachten können. William Blake asked a very deep question. Tiger, tiger. Burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Tiger, Tiger, Feuerpracht, in den Dschungeln dunkler Nacht, welches Aug, welch ew'ge Hand, hat dich in schrecklich schönes Maß gebannt. Grün, Professor Margaret Bowden, OBE, Forscherin auf den Gebieten KI, Psychologie und Philosophie. One of the many amazing things that Turing did was to give the seed of an answer to this question. A seed of an answer to the question of how self-organization can happen and specifically how the embryo can change in the ways that it does. Eins der vielen faszinierenden Dinge, die Turing machte, war erste Antworten auf die Frage nach der Selbstorganisation zu geben, also zum Beispiel, wie ein Embryo sich zu einem Menschen entwickelt. Und seine Antwort lautete, da ist nicht die Hand Gottes im Spiel, das ist Chemie und Physik. Und damit war er seiner Zeit weit voraus. Es war bekannt, dass er gerne spazieren ging und dabei Gänseblümchen pflückte. Ich bin mir sicher, dass seine Kollegen ihn für verrückt hielten. Vielleicht zählte er sogar, er liebt mich nicht, wer weiß. Nein, nein, er zählte die Blätter ganz genau und fand heraus, dass bei jeder Art von Gänseblümchen die Zahl der Blätter eine Fibonacci-Zahl war. Most of you have given books about science to your children or grandchildren. You know, dumbed down science for kids because you want to get them interested. Well, Turing had been given such a book when he was a child, written by a man called Brewster. I think it was called Natural Wonders That Every Child Should Know. Basically, Sie kennen vielleicht diese Wissenschaftsbücher für Kinder. Turing bekam auch so ein Buch von einem Autor namens Brewster. Es hieß Wunder der Natur, die jedes Kind kennen sollte. Und Brewster sagte, ich frage mich, woher die lebendigen Einzelteile des Körpers wissen, wann und wo sie schnell wachsen müssen und wann und wo überhaupt nicht. When and where to grow fast, and when and where to grow slowly, and when and where not to grow at all. Daraus entstanden Alan Turings erste Experimente. Er pflanzte zerbrochene Spielzeugmatrosen in die Erde und hoffte, sie würden von alleine wieder wachsen. Denn natürlich ist der Körper eine Maschine. 2 years before he died in 1952, he published a paper called. 2 Jahre vor seinem Tod veröffentlichte Turing einen Aufsatz mit dem Titel Die chemischen Grundlagen der Morphogenese. Seine Grundidee war sehr einfach: Reaktion, Diffusion. Was heißt das? Turing sagte: Moleküle in einer Flüssigkeit und einer Art Gelee bewegen sich. Sie sitzen nicht statisch herum. Sie verteilen, bewegen sich. They diffuse. They don't just sit there static. They diffuse. They move around. Reaktion, Diffusion. Wenn die Werte dieser Bewegungsmuster. Wenn die Werte dieser Bewegungsmuster bestimmte Zahlen aufwiesen, bildeten sich bestimmte Klumpen, Wellen oder Streifen, wenn die Moleküle miteinander reagierten. Waves or stripes of one chemical alternating with the other. Vielleicht wissen Sie ja, dass Turing, als man eine Invasion durch die Nazis erwartete, ein paar Silberbarren vergraben hat. Vielleicht in Bletchley Park, vielleicht da, wo er wohnte. Keiner weiß wirklich etwas darüber. Was wir aber wissen, ist, dass in seinen Aufzeichnungen ein wertvoller Schatz für die Biologie liegt und dieser vielleicht niemals geborgen werden kann. Er kaufte 2 Silberbarren im Wert von ca. 250 Pfund und fuhr sie in einem Kinderwagen hinaus in die Wälder, um sie dort zu vergraben. Er verfasste genaue Instruktionen, um sie wiederfinden zu können, und chiffrierte sie. Diese Hinweise versteckte er. Ich muss mir diese Postkarten nochmal ansehen. Shit, nichts. Turing's ideas now are growing apace in this area. There are a lot of people excited about them. Turings Ideen werden heute überall aufgegriffen. Das heißt, der Tiger leuchtet immer noch und Turings Ideen leuchten hell und deutlich. Ich denke, wir können sagen, dass Turing mindestens 2 Enigmas geknackt hatte. Turing cracked at least 2 Enigmas. Das Buch Natural Wonders sagte nicht viel über Chemie. mit Ausnahme der Gifte. Das Leben eines jeden Geschöpfes ist ein langer Kampf gegen das Vergiftetwerden. Intelligenz ist ein soziales Produkt. Der isolierte Mensch entwickelt keinerlei intellektuelle Fähigkeit. Turing wrote Naval Enigma. Turing knackte den Code der Marine-Enigmas im Juli-August 1941. Wäre ihm das nicht gelungen? And he, Alan Turing, had this obsession with the connection between good and evil, beauty and ugliness. Und er, Alan Turing, war besessen von diesem Zusammenhang zwischen Gut und Böse, dem Schönen und dem Hässlichen. Und da kam der Apfel ins Spiel. Denn im Märchen ist dieser Apfel, der den todesähnlichen Schlaf bringt, rot auf der einen und grün auf der anderen Seite. Und es kommt darauf an, auf welcher Seite man hineinbeißt. Er sprach während unserer Trainingsläufe immer wieder davon, wie leicht man hereingelegt werden kann. Und wir hatten beide längst, jeder für sich herausgefunden, dass Leben und Tod oft dasselbe sind, genau wie das Schöne und das Böse. Life and death are the same thing. Beauty and evil are the same thing. Sie bewegen sich kaum noch. Was soll ich tun? Reaktion, Diffusion, Selbstreferenzialität, Imitation. Dieser letzte Versuch muss jetzt klappen. Ein neuer Code, Teamwork, Vernetzung, Ähnlichkeiten und Spezialisierung. Same, same but different. Ähnlichkeit, Mimikry, Nachahmung, Imitation. Ist das der geheimnisvolle Code der Natur? Funktioniert. Sie fangen wieder an, sich zu bewegen. Sie vergesellschaften sich. Das ist besser als 100 Silberbarren. Station 5. Ein Homosexueller, der vorgibt, eine Frau zu sein. Asexuell zu sein. Geheilt zu sein. Drücken Sie die grüne Taste um. Ihr Name, Sir? Turing? Alan Matheson Turing? Ich muss Sie leider verhaften. Aus den Akten. Alan Matheson Turing, eine männliche Person, beging am 7. Dezember 1951 in Wilmslow einen Akt grober Unsittlichkeit mit Arnold Murray, einer männlichen Person. Es waren nur ein paar Pfund, die er mir gestohlen hatte. Darum ging es mir nicht. Ich sprach ihn darauf an und er log mich an, wurde wütend. Wir sprachen dann nicht mehr darüber und eines Tages kam ich nach Hause und sah, dass er mich wieder bestohlen hatte. Und dann sind Sie zur Polizei gegangen? Ja, um den Diebstahl anzuzeigen. Und warum haben Sie denen gesagt, dass Sie Sex mit Murray hatten? Weil die danach gefragt haben, nach dem Grund unseres Treffens. Und dann haben Sie denen gleich alles gesagt? Warum denn nicht? Bei den Besuchen der Beamten habe ich ihnen irische Lieder auf der Violine vorgespielt und Wein mit ihnen getrunken. Alan Turing wurde angeklagt wegen grober Sittenlosigkeit nach § 11 des Criminal Law Amendment Act von 1185. Das Urteil? Er hatte die Wahl. 2 Jahre Gefängnis oder eine Hormonbehandlung, um ihn von seiner Homosexualität zu heilen. Ein Entscheidungsproblem zwischen Denken und Fühlen. Gefängnis oder Kastration? Er wählte die Wissenschaft, die nun gegen ihn selbst, seinen eigenen Körper gerichtet wurde. Sie nennen es chemische Kastration. Klingt das nicht zivilisiert? Ich muss das täglich nehmen und mich jeden Monat untersuchen lassen, ob ich auch nicht zu viel böses Testosteron im Körper habe. Mir wachsen Brüste. Er beginnt eine Psychotherapie bei einem Jungianer, um sein Denken und Fühlen zu integrieren oder, wie Gödel es vorgeschlagen hatte, sein eigenes System von außen zu betrachten, um seinen eigenen Code zu entschlüsseln. Das Verrückte ist, es ist immer das Gleiche. Immer dann, wenn ein System selbstreflexiv ist, sich selber betrachtet, dann entstehen die Probleme oder die verrückten Dinge. Ich erfand eine Science-Fiction-Story oder träumte ich sie? Von einem Hangar, der ein Gehirn war und für alle offen blieb, sich aber sofort verschloss, sobald ich dort hineinging. in seine Falle. Dann sollte ich gegen die Maschine spielen, mit ihr reden, sie ablenken, verärgern, erfreuen, in den Wahnsinn treiben. Am 7. Juni 1954, Pfingstmontag, starb Alan Turing an den Folgen einer Vergiftung, ausgelöst vermutlich durch einen in Cyanid getränkten Apfel, von dem ein Stück abgebissen war. Dip the apple in the brew, let the sleeping death seep through. Station 6. Es geht nicht darum, den Code zu knacken, sondern um die Frage, was danach kommt. Im Dezember 2013 erteilte Queen Elizabeth Alan Turing eine posthume Begnadigung. 4 Jahre zuvor, 2009, hatte sich der damalige Premierminister Gordon Brown bei Turing entschuldigt und gesagt: Im Auftrag der britischen Regierung und all derer, die dank Alans Arbeit in Freiheit leben können, darf ich sagen, es tut uns leid. Du hättest weitaus Besseres verdient gehabt. What's very striking is that if you read his paper published in 1950 about the artificial intelligence question. Besonders auffällig an seinem Aufsatz von 1950 über künstliche Intelligenz ist, dass er so mitreißend geschrieben ist, verglichen mit anderen philosophischen Schriften. Er steckt voller Witz und komischen Beispielen, jede Menge kulturelle Anspielungen, obwohl er über die Fähigkeiten von Maschinen schreibt und dass diese unbegrenzt wären. Anders gesagt, er vermittelt da im Subtext tatsächlich eine sehr deutliche Botschaft, nämlich, dass er auch als Mathematiker ein Mensch ist. Und das zeigt sein Bewusstsein für das menschliche Leben. Blau für Turings Neffen. Sir John Dermot Turing. Zu der Frage, ob Alan Turing einer der großen britischen Helden war. Nun, diese Entscheidung überlasse ich Ihnen. Absage. Turing Bytes. Botschaften aus einer unsichtbaren Welt von Mika Bertram mit Jean-Paul Beck, Larissa Emmy Breitbach, Konstanze Krämer, Rainer Delventhal, Tom Jacobs, Jochen Langner, Silke Linderhaus, Thorsten Peter Schnick, Hartmut Stahnke, Ilse Strambowski, Bruno Tendera, Louis Friedemann Thiele, Patricia Wapinska und Svenja Wasser. Technische Realisation Rieke Giebelitz und Jeanette Wirz Fabian. Regieassistenz Eva Soloch. Regie Matthias Kapp. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Charlies.